1. ICH beobachtet, why das Lamm das erste der sieben Siegel aufnimmt, und hort einst der Weihe Lebusen mit einer Stimme, die Y Donnerklang, komm, rufen. 2. Daraufhin sah ICH ein weißes Pferd, dessen Reiter einen Bogen hielt, im Word ein Siegesgranz überreicht, und zog es, als Sieger weitere Siege zu erringen. 3. Als das Lamm das zweite Siegel aufnimmt, hort ICH das zweite Lebusen ebenfalls ikom, rufen. Für ein weiteres Pferd erstchen, das Führer war, seinem Reiter wurde die Markt verliehen, den Frieden von der Oder zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig tobten, wofür ein großes Schwert erhielt. 5. Beim offenen des dritten Siegels hort ICH das dritte Lebusen kom, rufen und so ein schwarzes Pferd, dessen Reiter ein Wage in der Hand hielt. 6. Inmitten der Weihe Lebusen vernahm ICH ein Stimm, die Verkandit, das ein Mass Ways en soe drie Mass Gerst Jewels einen Diner kosten sollten, warend all und wein unversert bleiben musten. 7. Als das Wirt Siegel Jeffnet Word, hort ICH die Stimm des Wirten Lebewesens, das mich auffordert zu kommen. 8. ICH so ein Farlies Ferd, dessen Reiter den Namen Todd Trug und vom Totenreich begleitet Word, ihnen Word die Autorität über ein Viertel der Oder übertragen, Dirch Krieg, Hunger, Krankheiten und Wildtier zu Toten. 9. Nach dem offenen des fünften Siegels erblickt ICH unter dem Alter die Seelen der, die aufgrund ihres Glaubens und das Werk Gottes und ihres Zeugnisses hingerichtet worden wären. 10. Sie riefen mit lauter Stimme und fragten den heiligen und wahrhaftigen Herrscher, why lange er noch warten Word, bis über die Bewohner der Oder gericht hielt und blatt rackt. 11. Jedem von ihnen Word ein weißes Gewand gegeben, verbunden mit der Anweisung, noch ein Kurs sieht zu warten, bis auch die Saal ihrer Mitdiener und Brüder vollständig sei, die ebenso wie sie getötet werden sollten. 12. Als das sechste Siegel Jeffnet Word, erreinigt sich ein gewaltiges Erdbeben, die Sun werfenstert sich wie ein schwarzes Trauergewand, und der gesamte Mond farbte sich rot wie Blut. 13. Die Stern des Himmels fielen auf die Erde herab, vergleichbar mit einem Feigenbaum, der sein Unreifen Früchte verliert, wenn von einem starken Stamm geschüttelt wird. 14. Der Himmel zog sich wie ein Butterol zusammen, die aufgerollt wird, waren samtlich Berge und Inseln von ihren ursprünglichen Platzen weichen mussten. 15. Die Könige der Oder, die Mächtigen, die Heerführer, die Reichen und Starken soe Elsklaven und Freien verstecken sich daraufhin in Holen und zwischen den Felsen der Berge. 16. Sie flehten die Berge und Felsenen, auf sie zu fallen, sie vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Sohn des Lamms zu verbergen. 17. Denn der entscheidende Tag ihres großen Zorns war angebrochen, und sie fragten sich verzweifelt, wer diesem Gericht standhalten kann.